Wenn es keine Fragen mehr gibt, doch, dann machen wir inshallah machen wir Ders über Aqida. Ich habe noch eine Frage. Eine wichtige Frage. Welche Ratschläge kannst du an diejenigen geben, die neu ins Salafia gekommen sind und wie sie sich gegen die Ehlu Bida wal Hisbiya und deren Shubuhat am besten schützen können? نصيحة لهم يعني نصيحة للسلفيين الجدد كيف يعني كيف يحافظ على دينهم بالنسبة للحزبيين وهكذا والأهل البدع أن لا يقعوا في شبهاتهم وأني فتنهم. أول نصيحة لهم أن يتمسكوا بهذا المنهج الحق. Der erste Ratschlag ist, dass sie sich auf dem Manhaj der Wahrheit festhalten. Und dass sie sich eben auf dem Manhaj der Wahrheit festhalten. Und sie auf ihm bleiben. Das ist die Wahrheit, keine Wahrheit außer ihr. Und nachher ist nichts außer die Irreleitung. وأوصيهم كذلك بالرجوع لكبار العلماء. Und wir geben ihnen auch noch den Ratschlag, dass sie zu den großen Gelehrten zurückkommen. والحذر من المبتدعة. Und vor den Erneuerern warnen. وأن يسألوا من هم أعلم منهم. Und diejenigen fragen, die mehr Wissen haben. يسألوا من هم أعلم منهم. وأن يتعلموا التوحيد. Und den Tauhid lernen. وهذا أهم شيء يجب أن يهتموا به. Und das ist das Wichtigste, mit dem sie sich beschäftigen sollten oder auseinandersetzen sollten. أن يحذروا من البدع. Dass sie sich vor der Bidda schützen. ويعني أفضل وسيلة للحذر من البدع. Und das beste Werkzeug, um sich vor der Bidda zu schützen, هي أنهم يعني يحذروا ويجتنبوا الذهاب إلى أي شخص يعني معروف بالبدعة. Und dass sie versuchen sich davor zu schützen, für jedem der zu den Ahlul Bidda geht, zu den Erneuern geht. Und vorsichtig sein. أن يحذروا من الذهاب إلى أي شخص معروف بالبدعة. Und sich davor schützen, zu irgendeiner Person zu gehen, der von der Ahlul Bidda ist. Bekannt für seine Bidda. أو يحذروا كذلك من أي شخص يحذر من أهل السنة أو يطعن في أهل السنة. Und vorsichtig sind vor Leuten, die vor Leuten vor أهل السنة warnen. ولا يقولوا نحن نذهب إليهم لأنه لا يوجد غيرهم. Und sie nicht sagen, wir rennen zu ihnen oder wir gehen zu ihnen lernen, weil wir keine anderen Leute gefunden haben. والله لأن يبقى الإنسان جاهلا خير له من أن يتعلم على يد مبتدع. Und bei Allah, am besten ist es doch, wenn einer unwissend bleibt, als wenn er zu diesem Mubtadi'a geht und bei ihnen lernt. Besser ist es. Wallahi. Bei Allah, es ist besser für jemanden, der wissend bleibt, anstatt dass er zu dem Mubtadi'a lernen geht. Denn der Erneuerer, der Mubtadi'a, der gibt dir Wissen, das vermischt mit zweifelhaften Angelegenheiten ist. ومخلوط بالسم und vermischt mit Gift ist. يخلط السم بالدسم. Vermischt das Gift mit gutem, يعني mit gutem. Reinem. Dessen ist nicht rein, das ist eigentlich Fett. Nein, Dessen Fett. Ja, aber das sagt man auf Arabisch so, das ist etwas Gutes, das Reines, ja. فلذلك لا يجوز الأخذ عن مبتدع. هذا واضح. السلف قرروا هذا أنه لا يجوز الأخذ عن مبتدع. Und deswegen ist es verboten, von Mubtadi'a zu nehmen. Die Salaf, die haben es beschlossen, das Verbot auszusprechen, von Mubtadi'a zu nehmen, Wissen zu nehmen. Von den ersten Generationen. بل يجب عليك أن تهجر أهل البدع. Aber es ist verpflichtend für dich, dass du dich von ihnen trennst und fernhältst. وما دام عرفنا علامات السلفي وعرفنا من هو السلفي فاعرف أن من لم يكن سلفي فهو إما جاهل وإما عاصم وإما مبتدع. Und wenn wir die Zeichen kennen von einem Salafi, فالذي هو ليس بسلفي, der nicht ein Salafi ist, إما جاهل, entweder ist er dann unwissend, أو عاصي, oder ungehorsam, أو مبتدع, oder erneuerer, أو مشرك, oder ein مشرك. أي نعم. فلا بد أن تحذر من أهل البدع. Deswegen ist es verpflichtet für dich, dass du dich schützt vor den Leuten der Erneuerung. عكس علامات السلفي هي علامات المبتدع. Das Gegenteil ist, dass die Zeichen von den Salaf sind das Gegenteil von den Zeichen der Erneuerer. لا. عكس علامات السلفي هي علامات المبتدع. Ja, im Gegensatz von den Salafis sind das die Zeichen der Mubtadi'in. لماذا السلفي يعني يهتم بالتوحيد؟ Warum? Weil der Salafi sich mit dem Tawhid auseinandersetzt. والمبتدع لا يهتم بالتوحيد. Und der Mubtadi sich nicht mit dem Tawhid auseinandersetzt. السلفي يحذر من البدع. Der Salafi warnt vor Bid'a. المبتدع يدعو للبدع, يدعو للبدع. Der Mubtadi, der ruft zu Bid'a. مثل المولد. Wie der Maulid. مثلا. السلفي يحب العلماء وينصح بهم. Der Salafi, der mag die Ulama und er ruft zu ihnen auf und er empfiehlt sie. المبتدع يطعن في العلماء السلفيين. Und der Erneuerer, der Mubtada, der kritisiert negativ die Gelehrten der Salaf. السلفي يهتم بالعلم. Der Salafi, der beschäftigt sich und setzt sich auseinander mit dem Wissen. والعمل. Und der Tat. والدعوة. Und dem Aufrufen zu Allah. والصبر. Und der Geduld. لأوصانا الله بها في سورة العصر. هذه الأشياء الأربعة التي أوصانا الله بها في سورة العصر. Die vier Sachen, die uns Allah سبحانه وتعالى als Rat gegeben hat in Surat al-Asr. Die Mubtada, die bekümmern sich entweder um Politik oder sie kümmern sich um Bid'a oder um Falschheiten, um Veränderungen oder sie rufen zu Allah mit Unwissenheit auf und so weiter. Und so weiter. السلفي تجده يحذر من المبتدعة. Der Salafi, du wirst ihn auffinden, er warnt gegen die Mubtadi'a. بينما المبتدع تجده يدافع عن المبتدعة. Und im Gegenteil zu dem Mubtadi'a, der die Mubtadi'a schützt und aufruft zu ihnen. ويحبهم. Und sie mag. ويذهب إليهم. Und zu ihnen geht. إذن واضح يجب أن تفهموا هذا. عكس علامات السلفي هي علامات للمبتدع. Das ist wahrhaftig ganz klar. Das müsst ihr verstehen. Das Gegenteil vom Salaf ist der مبتدع. وهناك أمر مهم. Und hier ist eine wichtige Sache. كما قلت لا يقول أحد أنه يعني أنا أذهب إلى المبتدع لأخذ منه الخير وأترك منه الشر. Wie ich gesagt habe, dass keiner zu einem Mubtada geht, dass er das Gute von ihm nimmt und das Schlechte verlässt. Denn er ist kein Alim. Denn du kannst nicht unterscheiden zwischen dem Richtigen und zwischen dem Falschen. Und du schaffst es nicht zu unterscheiden, was ist die Bid'a und was ist die Sunna. Du bist kein Gelehrter. Du schaffst es nicht, denn die Aussagen von ihm zu filtern. Es ist nicht verboten, zu dem Mubtadi zu gehen. Es ist verboten, zu dem Mubtadi zu gehen. وكذلك, und auch noch eine andere Sache, sehr, sehr wichtig. العلم لا يؤخذ من مجهول. Das Wissen wird nicht von einem Unwissenden genommen. Von einem Unbekannten. العلم لا يؤخذ من مجهول. Das Wissen wird nicht von einem Unbekannten genommen. يعني شخص أنت لا تعرف. Eine Person, die du nicht kennst. لا تعرف هل هو سلفي أو ليس بالسلف. Ob er سلفي oder nicht ist. لا تعرف هل عنده علم أو ليس عنده علم. Du weißt nicht, ob er Wissen oder kein Wissen hat. لا تعرف هل هو أهل الفتوى أو ليس أهل الفتوى. Du weißt nicht, ob er von den Leuten الفتوى ist oder nicht. لا يجوز أن تأخذ منهم. Es ist verboten, von ihm zu nehmen. لماذا؟ Warum? لأنه قد يكون من رؤوس المبتدعة. Denn eventuell ist er von den Anführern der مبتدعة. فلا بد من الحذر. العلم يؤخذ من التقات. Deswegen ist es verpflichtend, davor zu warnen. Das Wissen wird mit Glauben genommen. Von den Vertrauenswürdigen genommen. العلم يؤخذ من أهل السنة. Das Wissen wird von den Leuten der Sunna genommen. الثقات. den Vertrauenswürdigen. Die Leute, die bekannt sind für Dawa, Ilm und Sunna. Und die Tazkiya von den Ulama, also Zuspruch von den Ulama bekommen haben. Und du kennst sie durch ihre Zeichen, dass sie Salafiyin sind. Deswegen wird das Wissen nicht von einem Unbekannten genommen. Muhammad ibn Sirin hat gesagt, und er ist von den Tabi'in gewesen, gesagt, dieses Wissen ist Religion. Also seht, also schaut zu, von wem ihr oder schaut, von wem ihr euer Wissen nimmt. Von eure Religion nimmt. Also schaut, von wem ihr eure Religion nimmt. وقال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما كان في صحيح مسلم wie in Sahih Muslim überliefert wird قال sagte كان الناس يأخذون إذا روى الإنسان أو إذا روى الرجل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتفت إليه الناس بأبصارهم وأسماعهم. Also die Menschen, die Menschen pflegten von den Leuten zu nehmen, wenn sie übermittelten von den Hadith von des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man die Augen und die Ohren zu ihnen richtet, ausrichtet nach ihnen. Und sie haben zugehört dem. يعني كانوا إذا روى الإنسان إذا روى الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه الناس ويبتدرونه بأبصارهم قال فلما وقعت الفتنة und dann hat sagte er als die Fitna angefangen hat oder eingetreten ist يقصد البدع er hat die Bidع damit gemeint قال قلنا سموا لنا رجالكم dann hat er gesagt nennt uns eure Männer سموا لنا رجالكم nennt uns eure Männer فنظر في أهل السنة فأخذ حديثهم ونظر في أهل البدعة فترك حديثهم. Also haben wir zu den Ahlus Sunnah geschaut, dann haben wir ihren Hadith genommen und haben wir zu den Ahlus Bid'ah geschaut und haben wir ihren Hadith abgelehnt. يقصد ابن عباس يعني قبل ما تحصل البدعة. نعم. كان الصحابة يأخذون من كل أحد. Ibn Abbas hat gemeint, dass vor den Sahaba von jedem genommen wurde. لكن لما وقعت البدعة صاروا يعني يحذرون. Aber als die Bid'ah eingetreten ist, dann haben sie angefangen Vorsicht zu bewahren. Sie sind vorsichtig geworden. ولذلك deswegen كان السلف يقولون haben die Salaf gesagt اذا رايت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام deswegen haben die Salaf gesagt wenn du einen Mann siehst der an حماد بن سلمة warnt فاتهمه على الاسلام dann zweifle an seinem Islam اتهام إذا رأيت الرجل قال السلف إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة وهو عالم من كبار العلماء من السلف قالوا فاتهمه على الإسلام يعني تتهم وتشك أنه يريد الكيد للإسلام. نعم. Eben die Salaf haben gesagt, wenn du einen siehst, der an Hamad ibn Salama zweifelt, dann zweifle an seinem Islam oder beziehungsweise beschuldige ihn. وهكذا قالوا حتى حول الإمام أحمد. Und so haben sie gesagt sogar über Imam in Bezug auf Imam Ahmed. أن الذي يطعن في الإمام أحمد اتهمه على الإسلام. Derjenige, der über Islam Imam Ahmed kritisiert, beschuldige ihn, ob er Muslim ist. فهذه علامة من علامات المبتدعة. Das sind die Zeichen der Erneuerer. تجد المبتدع أو تجد الشخص الذي هو ليس من أهل السنة يطعن في عالم من العلماء السلفيين. Du siehst den Mubtada, wie er zum Beispiel auf einem, von einem Sheikh, einen Sheikh von den Salafiyin kritisiert. Das ist ein Zeichen davon, dass er auf dem falschen Weg ist. Wenn du jetzt auch, wenn er jetzt auch Sheikh Rabir kennt oder nicht. Oder auch wenn er über Sheikh Rabir Kritik ausübt oder nicht. Oder auch über andere Ulama Kritik ausübt. Nein. فإذن, سؤالك هذا حول هؤلاء، نقول لا يجوز، يعني نصيحتنا لهؤلاء الشباب الجدد الداخلين في الإسلام أو الجدد في منهج السلف، نقول لهم لا تأخذ العلم لا من مبتدع وكذلك لا تأخذ العلم من مجهول. Und deswegen sagen wir zu deiner Frage die Nasiha, den Ratschlag, dass die jungen Salaf und die Anfänger im Wissen nicht von unbekannten Leuten nehmen und auch nicht von Mubtadi'a nehmen. نقول لهم حسب علمنا والله أعلم. Und wir sagen es auf dem Wissen, das wir haben und Allah weiß es am besten. أنه لا يوجد موقع سلفي باللغة الألمانية أفضل من هذا الموقع سلفية.de. Und dass es keine bessere Internetseite hier in Deutschland gibt, außer also die keine bessere Salafi Internetseite hier in Deutschland gibt, außer die Salafi Seite www.salafia.de. ولذلك ننصح الذين يطلبون العلم أن يأخذوا من هذا الموقع ويستفيدوا منه. Und deswegen geben wir den Leuten den Ratschlag, dass sie von dieser Internetseite nehmen und von ihr profitieren. وكذلك ننصحهم بالرجوع للكتب السلفية المترجمة باللغة الألمانية بشرط أن تكون الترجمة جيدة. Und wir geben ihnen den Ratschlag, dass sie zu den Büchern der Salaf, die auf Deutsch übersetzt sind, zurückgehen mit der Bedingung, dass diese Übersetzungen gut sind. وننصحهم أن يسألوا من هو أعلم منهم. Und wir geben ihnen wieder den Ratschlag, dass sie diejenigen fragen, die wissender sind als sie. نحن نعرف أنه لا يوجد علماء عندكم. Wir wissen, dass es bei euch keine Gelehrten gibt. وكذلك عندنا. Und auch bei uns nicht. وحتى في البلاد العربية العلماء قلة. Und auch in den Ländern der arabischen Welt wenige gibt es von den Ulama. وطلبة العلم كذلك أصبحوا قلة قليلة. Und auch die Schüler des Wissens, es gibt sehr wenige davon. وخاصة طلبة العلم السلفيين. Und speziell hauptsächlich die Schüler, die Schüler der Salaf. نقول للإخوة اسألوا أهل السنة من طلبة العلم السلفيين اسألوهم ولو بالهاتف. Wir sagen den Brüdern, fragt die Schüler des Wissens, die Salafiyin, mit dem Telefon auch. Oder über das Internet. Oder über das Internet. وهكذا تتعلمون إن شاء الله. هكذا تتعلمون. Und so werdet ihr إن شاء الله lernen. أما الذهاب إلى مبتدع فهذا يعني الانتحار. Aber wenn ihr doch zu einem Mubtadi geht und bei ihm lernen wollt, dann ist das genauso wie Selbstmord. تضيع يعني حتى العلم الذي تعلمته يعني تذهب بركته. Das was du an Gutem gelernt hast, da wird der Segen daraus entweichen. حق مخلوط بالباطل. Also nicht an Gutem, das was du an Wissen gelernt hast, da hat es keine Baraka drin. An Gutem lernst du nicht, ach über den. لأن المبتدع سيعطيك حق مخلوط بالباطل. Und deswegen, weil die Mubtadi dir die Wahrheit vermischt mit der Unwahrheit geben. وكذلك يعني ذهابك إلى هذا المبتدع والعياذ بالله. Und des Weiteren, wenn du zu einem Mubtadi gehst, da wirst du mit zweifelhaften Angelegenheiten konfrontiert. Na, so setzt du dich den zweifelhaften Angelegenheiten aus. Du setzt dich denen aus. Also, wehe dir, wenn du zu einem Mubtadi, dass du zu einem Mubtadi gehst. Wehe dir, wehe dir. وخذوا كما قلنا من أهل السنة ومن طلبة العلم السلفيين. Und nimmt von der Ahlus Sunnah und von den Schüler der Salaf. بارك الله فيك. Sheikh, es gibt hier Jugendliche, die hier hingekommen sind und die Masha'Allah angefangen haben, nach Ilm zu streben, danach zu handeln und danach auch die Leute einzuladen. Und die Eltern, die sind noch jung, die sind 17, 18, 19, in dem Alter. Und die Eltern haben denen verboten, hier hinzukommen. Sogar bis zu dem Ausmaß, dass der Sohn zu seiner Mutter gesagt hat, willst du, dass ich samstags lieber in die Disco gehe oder dass ich zu diesem Verein gehe, um nach Ilm zu streben und danach zu handeln? Er hat gesagt, geh lieber zur Disco, ist mir lieber. Was kannst du diesen Jugendlichen sagen? Wie sollen sie damit umgehen? Weil die Eltern sind manchmal sehr hart. Sie lassen sie nicht raus, sie lassen sie nicht hierhin. Wenn sie hören, dass sie nach Ham kommen, die kriegen richtig Ärger zu Hause. Was kannst du denen sagen? Kannst du mal übersetzen nach ihm? Verstanden. نقول لا يجوز له أن يطيع والديه في معصية الله. فإذا أمره والداه بالذهاب إلى معصية الله لا يطيعهما. Wir sagen, dass die Jugendlichen nicht den Eltern gehorsam sein dürfen in der Ungehorsamkeit Allahs. Das heißt, wenn die Eltern die Kinder befehlen, ungehorsam gegen Allah zu sein, dann darf man dann den Eltern nicht gehorchen. Und so auch, wenn sie den Kindern befehlen, das Wissen, das Streben nach dem Wissen zu lassen. Denn das Wissen zu lernen ist Pflicht. وبالذات علم العقيدة. Und speziell auch das Wissen der Akide. وكذلك كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تتوضأ وكيف تحج. Und des Weiteren auch das Lernen des Wudu und des Gebetes und der Hajj. فهذا علم واجب. Und deswegen, weil das ein Pflichtwissen ist. إذا أمرك والداك بأن تترك العلم الواجب فلا تطيعهما. Wenn dich deine Eltern dann wenn ich deine Eltern dann auffordern und dir befehlen, dieses Pflichtwissen zu unterlassen, nicht zu gehorchen. Denn es ist eine Ungehorsamkeit. Es ist Pflicht für dich, das Wissen zu lernen und die Wahrheit zu kennen. Wenn es nicht machst, dann wirst du unwissend bleiben. Und vielleicht wirst du eines Tages zu den Mubtadi'a gehen und sie werden dir Sachen aufzwingen und dann wirst du auch einer von ihnen werden. Sie werden dich beeinflussen. Ja. Und dann wirst du von denen sein. Und deswegen den Eltern in dieser Sache niemals gehorchen. Wenn deine Eltern dir befehlen, das Gebet zu unterlassen, gehorchst du ihnen dann? ولا إذا أمرك والداك إذا أمر الوالدان يعني امرأة بترك الحجاب هل تترك الحجاب؟ Und wenn die Eltern zum Beispiel eine Frau oder ihre Tochter oder so zu einem zum Verlassen des Hijab oder zum Wegmachen des Hijabs befehlen, gehorchst du ihnen dann? هذا الأمر واضح. Die Sache ist ganz klar. نعم يطاع الوالدان إلا في معصية الله. Na ja, wir müssen unseren Eltern gehorchen, außer in der Ungehorsamkeit Allahs. ولا إذا أمرك بترك الطاعة. Wenn sie befehlen, das Gehorsam zu unterlassen. فلا تطيعهما. Nicht gehorchen. لأن الطاعة واجبة. كما أن فعل الطاعة واجبة. ترك المعصية فالمعصية محرمة. So nicht gehorchen, weil das Gehorsam verpflichtend ist und die Sünde das Sünden verboten ist. واضح هذا ويجب على الولد أن يصبر. Es ist verpflichtend für das Kind Sabr zu haben, geduldig zu sein. ويحاول أن يناقش والديه بحكمة ورفق. Und versuchen mit den Eltern mit den Eltern auf Weisheit klarzukommen. وأن يفهمهما أن هذا المسجد أو أن هذه الجمعية ليست وهابية كما يظنون. Und ihnen zu erklären, dass diese Masjid hier Hikma keine wahhabistische Moschee ist oder was Gefährliches ist. Und nicht von den Khawarij und so weiter. Aber im Gegenteil, sie lernen den wahren und reinen Islam. Inshallah. Inshallah. فَيُفَهِمَهُمَا يُحَاوِلْ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْوَالِدَانِ يعني أَصَرَّا عَلَى رَأِيهِمَا فَلَا يُطِيعُهُمَا. Also man versucht die Eltern dann zu ermahnen, aber wenn sie trotzdem auf dieser Sache bleiben, dann nicht gehorchen. Dazu, was der Bruder gesagt hat mit den Eltern, weil ich persönlich kenne einen Fall eines Bruders, die Eltern wollen diesen wahren Islam nicht, auch wenn sie sagen, das ist der wahre Islam, das ist uns zu extrem. Und ich kenne einen persönlichen Fall, wo ein Bruder, die Mutter hat ihn aufgefordert, den Bart zu kürzen und er hat gesagt, nein, und dann ging das immer hin und her und im Streit ging das hin und her und das ging so weit, dass die Mutter 2-3 Tage nichts gegessen hat und sie wollte Tabletten nehmen und bis in den Tod gehen. Die Mutter. Was soll man dann machen? Was können wir dann diesen Leuten raten? هل أنت متأكد يعني هل هو متأكد أن أمه ستنتحر إذا فعلت إذا لم يطعها؟ هل هو متأكد؟ يعني sicher. Dass wenn er der Mutter nicht gehorcht, dass sie sich selbst umbringt. Es war der Fall so. Der Vater. Vielleicht möchte sie ihm nur Angst einjagen. Die war 2-3 Tage ohne Essen und Trinken. Und es musste fast يومين أو ثلاث أيام يعني ما أكل. تقريبا جاء وأرادت أن تأخذ يعني تبلت يعني دواء. أنا أقول لا بأس أن يقول لوالدي حسنا سأفعل إن شاء الله سأفعل إن شاء الله. Ja, er sagt, er kann ihn, er macht nichts und es ist nicht tadelnswert, wenn er sagt, ich mache es, aber er folgt ihn nicht. Hast du verstanden? Das heißt, dann soll er auf eine Art mit ihr sprechen, so dass er sie beruhigt, dann sagt er, gut, dann gehe ich nicht mehr und so, und dann geht er. Aber mit dem Bart jetzt zum Beispiel, weil sie sieht das ja. ولكن يعني اللحية يعني تريد أن تحلق اللحية. هذه مشكلة إني أصبحت لأجل اللحية. لا يجوز له أن يحلق اللحية. السيستم ليش تلعبت تم بات تو غزين؟ إن طاعة الله أعظم من طاعة الوالدين. الله. Denn die das Gehör der Gehorsamkeit gegenüber Allah ist gewaltiger als Gehorsamkeit gegenüber den Eltern. Also auch wenn sie bis wenn sie steht. نحن نعتقد أنها تخوفه. Wir glauben, dass sie nur Angst macht. Dass sie nur Angst macht. Wir glauben ihr. ولكن يا شيخ أنا. هي تهدد فقط. Die macht ihm nur eine Paranoia. بدروه. Ja, drohen. Ja, sie droht ihn nur. Aber أخي يعني هو يقول أنها يعني فعلا ما أكلت و. طيب جاء الطبيب وكل شيء. دواء. الإنسان لا يموت إذا كان. إيش ما أكلت الدواء؟ ما أكلت لا ما أكلت شيء. يأخذ تأخذ تبليت لتموت يعني تأخذ. زي هات تسكنون. كاين إسم كاين ترينك. ما أكلت ما شربت شربت. بس تبليت تبليت شلاف كله. شلاف تبليت يعني أكلت بعد يعني من هذا يعني. يقتل يقتل. شلاف تبليت. نعم كثير. نعم كثير. نعم كثير منهم هذا يعني مشهور يعني أناس يعني ينتحرون. ينتحرون به. نعم. أنا تقدرت فيلا سويت إذا كان متأكد أنها ستقتل نفسها فيخفف من لحيته. Dann soll er was von seinem Bart wegnehmen. Dann soll er was von seinem Bart abnehmen. Aber nur wenn es wirklich sicher ist. Nur wenn es wirklich sicher, wenn du sicher bist, dass sie sich tötet, dass sie sich selber tötet. Ja, wenn er überzeugt ist davon. Dann soll er nicht rasieren, sondern er soll ihn kürzen, er soll davon wegnehmen etwas. وهذا من باب دفع الشر الأعظم دفع الشر الأعظم بالشر الأقل. Und das ist nur von der Seite, dass man das größere Übel mit einem kleineren yani, beseitigt. Und das ist ein spezieller Fall. Ja, das ist ein spezieller Fall. Aber grundlegend gilt, dass man ihn nicht gehorcht. Grundlegend als die Regel, keine Gehorsamkeit gegenüber den Schöpfung, in der Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Nein, das ist die Regel. Aber auch hier, das heißt, das größere Übel wird beseitigt mit dem kleinen. Weil ein Mensch ist wichtig, ein Leben des Menschen ist wichtiger als ein Bart.